«Свадьба в Штетле». Исполняют Авраам Эльштейн и его оркестр. Alle Menschen streben, sehr Kinder euch zu geben. Man fühlt sich glücklich, wenn man der Leben schuht. Das Leben ist du koche dich, in allt so ist du a so woche dich. Die Heiligkeit der Jontif ist nicht du. Aber ach, hassen in der Heim, in Heu, bei der Lewune. Wie es pflegen bleus, vier Drängler dorten stehen. Heuen doch hat man gesehen, als dus ist Gott's Matune. Weil's hat gehabt, dem Memmissen Jiddischen, Hey. Ach, Hassene bei uns in kleinem Städtel, in jedem Winkel ist Jontel die Gewehen. Man pflegt vor machen bald, da jedes Kleidl, die Barbe Zettel, sie pflegt ab Pencil gehen. Oi, wei, wo's fahrer frei, die Kalle geht, da maler bin ich bekleid, Gewehen, ich schenen geht. Oh, ja, hassen in Städtel, das vergessen käme nicht. Oh, in jedem Winkel ist Jontel die Gewehen. Oh, die Barbe Zettel, sie pflegt ein Pencil gehen. Oh, hey, bus fahrer frei, die Kalle geht. Am Maler in ihr Kippe klei, Gewehen, die Schäne geht. Heuer hassen in Städtel, das vergessen käme nie. Lass mal pflegen, machen a Gedimmel, ai, ai. Tanzen hopp in bis in Himmel, ai, ai. Die Barbe pflegt a Tänzele gehen, ai. In Hussen kann er will never gehen nachhein. Ach, hassen in Städtel, das vergessen käme nie. Dorten schein, oi, ach, hassen in Städtel, das vergessen, kennen, mennen, mennen.